Hello, hello, good morning, good morning. Hallo, hallo, guten Morgen, guten Morgen. Yeah. Still no Daniel. Immer noch kein Daniel. But we're glad that he's happy. Wir sind froh, dass er glücklich ist. One day he will come back. Eines Tages wird er zurück sein. Maybe. Vielleicht. No, we just keep working with Alini. Wir arbeiten mit Alini weiter. I'm sure you agree with me, she does a good job. Ich bin sicher, dass du mit mir übereinstimmst, dass sie eine gute Arbeit macht. I'm going to give you some consequences of irritability. Ich gebe dir einige Auswirkungen von Reizbarkeit. Irritability always produces a terrible atmosphere. Reizbarkeit erzeugt immer eine schreckliche Atmosphäre. An atmosphere that insults the other people. Eine Atmosphäre, die die anderen Leute ansteckt. And if you're not self-controlled, it can even cause physical violence. Wenn du keine Selbstkontrolle hast, kann es sogar zu körperlicher Gewalt kommen. Think about it. Denk darüber nach. How many people we have wounded because we were irritated? Wie viele Menschen haben wir verletzt, weil wir gereizt waren? Because through this irritability we caused a violent atmosphere. Weil wir durch diese Reizbarkeit eine Atmosphäre der Gewalt erzeugen. Now we shout. Wir schreien. We use words that deeply hurt the hearts of other people. Wir benutzen Worte, die tief andere Leute in ihren Herzen verletzen. So the consequences of irritability are never pleasant. So sind die Konsequenzen von Reizbarkeit nie angenehm. They always cause an atmosphere of aggression and violence. Sie erzeugen immer eine Atmosphäre der Aggression und Gewalt. Or it could cause an atmosphere of sarcasm that's sometimes even worse than violence. Oder es kann eine Atmosphäre des Sarkasmus erzeugen, was oft sogar noch schlimmer als Gewalt ist. Because it hurts so deeply. Weil es so sehr schmerzt. So we don't want that consequence. Wir wollen diese Konsequenz nicht. In many relationships, in vielen Beziehungen, irritability actually breaks this relationship. Zerbricht Reizbarkeit diese Beziehung. I had a person contact me from another country. Eine Person aus einem anderen Land kontaktierte mich. This person says, do I have a legal right to divorce my husband? Und sie fragte, habe ich ein legales Recht, mich von meinem Mann zu scheiden? And when I asked her, I tried to find out what's her problem. Als ich sie fragte und versuchte, ihr Problem herauszufinden, she said to me, everything he does irritates me. Sagte sie, alles was er tut, reizt mich. I thought, isn't that sad? Ich dachte, ist das nicht traurig? So she couldn't point to a sin of adultery or anything like that. Sie konnte nicht auf eine Sünde des Ehebruchs oder sowas ähnliches verweisen. In fact, this person said, my husband has never committed adultery. Tatsächlich sagte sie, mein Mann hat nie Ehebruch begangen. But he irritates me. Aber er reizt mich. Think about this. Denk darüber nach. Somebody is trying to divorce the husband which they are in covenant with. Jemand versucht, sich vom Mann zu scheiden, mit dem sie in einem Bund lebt. For one reason, that she's irritated. Aus einem Grund, weil sie gereizt ist. You know, irritation, if we don't deal with it, it breaks relationships. Verärgerung, Reizung wird, wenn wir das nicht angehen, Beziehungen zerstören. Do you know what? If we allow irritation to breed in our hearts, wenn wir zulassen, dass sich Reizbarkeit in unserem Herzen ausbreitet, our hearts become so offended, werden unsere Herzen so gekränkt, that even if that other person does something that's not even wrong or bad, dass sogar wenn die andere Person etwas macht, das nicht einmal falsch oder schlecht ist, it already irritates us. Es uns bereits reizt. So we suddenly think this person is irritating. Wir denken plötzlich, dass diese Person uns reizt. But in reality, this person is not irritating at all. Wobei in Wahrheit sie uns überhaupt nicht reizt. We have allowed our hearts to get so messed up. Wir haben es zugelassen, dass unsere Herzen so durcheinander gebracht werden. That no matter what this person does, it's irritating to us. Das, was auch immer diese Person tut, wir gereizt sind. Once you come to this place, there is usually no hope that relationship will break. Wenn du an diesen Punkt kommst, gibt es normalerweise keine Hoffnung, die Beziehung wird zerbrechen. Unless you are willing to repent and fix it. Es sei denn, dass du bereust und es in Ordnung bringst. So always remember, if we allow irritation to grow in our hearts, denke immer daran, wenn wir es zulassen, dass Reizung in unserem Herzen wächst, it actually has the potential to break any relationship. Hat es das Potenzial, jede Beziehung zu zerbrechen. You know, that's why when we had this irritation in our team, deswegen sagte ich, als wir diese Reizung in unserem Team hatten, I said, I'm going to fix this irritation because last thing we want is these relationships to break. Ich sagte, Ich will dies in Ordnung bringen, weil das Letzte, das wir wollen, ist, dass diese Beziehung zerbricht. You know, we always are so shocked. Wir sind immer so schockiert. When we hear of people that they get divorced after 20, 25 years of marriage. Wenn sich Menschen nach 20, 25 Jahren scheiden. And there is no sexual immorality involved. Und es keine sexuelle Unmoral gibt. You know, and then we wonder, how can that happen all of a sudden? Wir wundern uns, wie kann das passieren so plötzlich? It wasn't sudden. Es war nicht plötzlich. They allowed irritation to build up in their hearts. Sie haben es erlaubt, dass sich Irritation in ihren eigenen Herzen ausbreitet. You know, and then suddenly this divorce and they don't really have a reason. Und dann plötzlich lassen sie sich scheiden, ohne wirklich einen Grund zu haben. Just I can't stand him or I can't stand her anymore. Nur ich kann ihn oder ich kann sie nicht mehr ertragen. Remember. Erinnere dich. If you are in relationship with anybody who irritates you, wenn du mit irgendjemandem eine Beziehung hast, der dich reizt, don't allow it to grow in your heart. Lass nicht zu, dass es in deinem Herzen wächst. It's going to destroy the relationship one day. Es wird eines Tages die Beziehung zerstören. So stop it right at this point where you are at. Höre genau an dem Punkt auf, wo du gerade bist. And suddenly you will see that this other person is not even irritating. Und du wirst plötzlich feststellen, dass die andere Person nicht einmal reizt. Once we fix our heart, everybody looks beautiful. Wenn wir unser Herz in Ordnung gebracht haben, schaut jeder Mensch wundervoll aus. It's really true. Es ist wirklich wahr. The Bible says a crooked heart finds nothing good. Die Bibel sagt, ein verkrümmtes Herz findet nichts Gutes. But a good heart finds all good things. Aber ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Let's have good hearts. Lass uns gute Herzen haben. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.